weiß schon, dass es arg in die Hose gehen wird. Ne? Ja, natürlich. Aber dieses Scheitern ist einfach. Mich immer irritiert ein bisschen, dass das Licht von meiner Webcam an ist. Das wird mich auch irritieren. Das ist wahrscheinlich FaceTime aus Versehen angemacht. Nee, ich glaube, das hat was mit Skype zu tun. Skype! Ich glaube, es hat ganz viel mit Virus zu tun. Ganz viel mit Skype, Viren. Skype, Skype, Skype. Ganz Skype. Wenig mit Skype. Skype, Skype, Skype. Skype, Skype. Bringen wir 100 Nazi Skype. Meine Damen und Herren, was jetzt folgt, ist ein live improvisiertes Hörspiel, gewollt von Twitter-User XYZ93. Ich möchte mich im Vorhinein davon nicht distanzieren, weil ich bin gespannt darauf heute mal. Weil es ja vielleicht ganz okay. Ich habe es nicht erwartet. Ich bin gespannt darauf, was jetzt passiert. Mir ist es egal, was alle Hater sagen. Spiele sind kacke. Und deswegen präsentieren wir Ihnen jetzt die ungekürzte Version des zweiten Teils des Hörspiels. Viel Spaß. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer Sendung Schicksalsschläge. Wir haben gerade verabschiedet am Telefon Mareike. Sie hat uns erzählt, wie sie lange daran gelitten hat, süchtig zu sein nach Twitter-Sternchen. Nun, wen können wir als nächstes begrüßen in unserer Sendung? Hallo. Mein Name ist Tim. Hi. Hallo Tim, wie geht's dir? Ja, ganz gut eigentlich, mal wieder. Also ich habe so Phasen im Leben, da geht's mir ganz gut, manche, da geht's mir nicht so gut, aber ich habe gerade einen guten Tag, würde ich sagen. Aha. Möchtest du uns von deinem Schicksalsschlag erzählen? Was ist denn passiert? Ja, also bei mir ist es eigentlich so, ich kann mittlerweile keine Ratschläge von Menschen mehr annehmen. Also das fällt mir ganz schwer, Ratschläge von Menschen anzunehmen. Das ist so im Groben das, mein Schicksalsschlag. Also ich kann mal ein Beispiel geben vielleicht, wo das alles angefangen hat, oder wo ich glaube, dass es alles angefangen hat. Mir hat ein Freund geraten, Mensch Tim, du musst eigentlich immer Ja sagen, weil wenn du immer Ja sagst, dann erlebst du auch viel. Und dann habe ich mir das zu Herzen genommen und dann am Tag darauf hat der gleiche Freund gesagt, komm, wir bauen uns Flügel aus Papier und springen von dem Haus da drüben. Ja. Und ja, dann habe ich das gemacht, dann habe ich diesen Ratschlag angenommen natürlich. Ja, und seitdem habe ich keinen Unterleib mehr. Es tut mir sehr leid, Zuschauer, das ist natürlich nicht zu lachen. Er hat natürlich, ich kann mir vorstellen, dass dann eben ihr Leben natürlich dadurch eine starke Veränderung durchlaufen hat. Wie ist das denn genau passiert? Also, sie standen auf dem Dach mit den Papierflügeln und was ist dann passiert? Ich kann mich nur ganz schwer an die nachfolgenden Minuten erinnern. Entschuldigung, es fällt mir sehr schwer, darüber zu sprechen. Aber im Grunde genommen war es so, wir hatten halt echt gedacht, das kann schief gehen, deswegen haben wir auch viele DIN-A4-Blätter genommen. Nicht nur eins, sondern gleich fünf haben wir genommen und sind dann auch relativ schnell runtergesprungen und dann hat uns quasi das Trampolin nicht interessiert, weil das stand auf der anderen Seite und dann sind wir genau auf den Betonparkplatz gefallen und ja, seitdem habe ich keinen Unterleib mehr. Aber du warst ja früher ein sehr optimistischer Typ, ne? So ein Glas halb voll Typ. Hat sich das geändert? Nee, ich muss sagen, mein großes Vorbild ist da Samuel Koch von Wetten, dass. Hey Samuel, hey, this goes out to you. Genau, da habe ich gelesen, Sie haben ja heute auf Twitter gepostet, das kann ich vielleicht mal hier direkt mit einbeziehen. Sie haben gepostet heute, die Hitze ist echt zu viel heute, ab ins Freibad. Und dann noch ein Bikini-Emoji. Ja, meine Freunde wissen das, verstehen diesen kleinen Gag. Man muss ja auch dann mit Spaß machen auch drüber. Ich kann ja keinen Bikini mehr tragen in dem Sinne, weil ich ja, also das. Haben Sie denn früher auf Bikinis getragen? Ja, so aus Spaß immer mal. Immer mal wieder habe ich das angezogen und haben auch alle gelacht darüber. Das geht jetzt nicht mehr und weil man dafür auch einen Unterleib braucht. Das ist ja ganz klar, ist auch Zweiteiler und das geht jetzt nicht mehr. Aber Freibad lasse ich mir deswegen trotzdem nicht verderben. Das ist ein tolles Erlebnis. Und ich meine, ich bin immer noch ein Glas ist halb voll Typ. Ich bin immer noch ein No risk, no fun, das ist mein Motto-Typ. Ich bin immer noch ein. Sie sind ja sozusagen halb voll, könnte man. Ich bin halb. Hauptsächlich bin ich halb. Das kann man so sagen. Ich hoffe, ich bin Ihnen jetzt nicht zu nahe getreten, aber man muss ja auch mit Humor. Nein, man muss darüber lachen auch können. Man muss darüber lachen können. Das hält mich auch nicht ab, weiter von Dächern zu springen. Wollen Sie vielleicht noch gerade Ihre E-Mail-Adresse rausgeben? Meine E-Mail-Adresse ist einhalbertim@ gmail.biz. Wie lange haben Sie diese E-Mail-Adresse jetzt schon? Die habe ich seit dem Unfall mir gemacht. Da hat Google dann automatisch angeboten, wollen Sie das nicht gleich in ein halber Tim, weil so ganz, also das kann ja nicht mehr sein jetzt eigentlich. Also die E-Mail-Adresse, die jetzt haben, ist ja falsch, haben die mir dann geschrieben. Und da habe ich relativ schnell gesagt, ja, das haben die auch recht. Die sind auch nicht blöd von Google. Gut, wir haben ja für jeden Gast, der so mutig ist, in unserer Sendung über seinen Schicksalsschlag zu sprechen, ein kleines Geschenk. Wow, danke schön. Ja, was ist es denn? Da bin ich ja ganz gespannt. Und wir werden ja gesponsert von Adidas. Und da haben wir natürlich jetzt ein kleines Präsent für Sie vorbereitet. Also die neuen, sind Sportschuhe. Oh, ja. Ich lese mal den Text vor. Die neuen Adidas Air Breezy Sneaker, sowohl für die Tanzfläche, es tut mir wirklich leid, sowohl für die Tanzfläche als auch für das Fitnessstudio geeignet. Damit ziehen sie nicht nur an ihren Gegnern vorbei, sondern sehen dabei auch noch top aus. Jeder wird ihnen hinterhersehen, wenn sie diese tollen Sneaker tragen. Für den Athleten, aber auch auf der Couch zu Hause, wenn man mal die Beine hochlegen möchte. Es tut mir wirklich sehr leid. Auch dann eignen sich die Adidas Air Breezy. Ja, bleiben Sie einfach am Telefon und... Das macht auch gar nichts. Ich ziehe Schuhe auch ganz gerne mal an. Es sieht auch gar nicht so schlecht aus. Möchten Sie noch jemanden grüßen? Ich möchte meinen ehemaligen Verein grüßen. Meinen ehemaligen Verein Trampolinsport. Meine ganzen Freunde. Es tut mir wirklich leid, Tim, Sie unterbrechen zu müssen. Wir haben gerade auf Twitter ganz viele Tweets bekommen. Wir haben ja die Umfrage gemacht. Wir haben ja den Wochenjackpot, und wo die Hörer immer abstimmen dürfen, wer den gewinnen darf. Und ja, tatsächlich, die Statistik ist relativ klar. Es haben sehr viele Leute für Sie gerade gestimmt in den letzten 5 Minuten. Wow, danke. Und ja, Sie haben tatsächlich auch den Wochenjackpot gewonnen. Wow. Das ist ja echt, das habe ich gar nicht erwartet, sowas, dass ich so viele jetzt bekomme. Ist ja auch nicht leicht für mich auf der anderen Seite, deswegen freue ich mich da jetzt auch schon. Vielen Dank. Ermutigt mich dann auch. Was an ist unseren Sponsor abinenurlaub.de. Ich lese wieder, also es zu. Ich lese einfach den Text vor. Wer wandern liebt, für den ist dieser 3-Tages-Ausflug in die Alpen der wahre Hochgenuss. Nicht nur können Sie es. Tut mir wirklich sehr leid, aber vielleicht haben Sie ja mit, Sie werden 3 Tage lang auf einer Berghütte übernachten, mit der beliebtesten Skipiste Deutschlands tatsächlich im Anschluss. Es gibt bestimmt auch Möglichkeiten, dass ja, Sie irgendwie ich weiß, auf, irgendwie auf ein, ich weiß, da gibt es Möglichkeiten mit Rodeln. Oder vielleicht auf so ein Skateboard ja, ohne Räder, dass Sie da, oder ich habe mal auch mit geschnallt, also mit Gaffertape auf ein Skateboard geschnallt, das geht alles. Das geht. Ich bin überzeugt, dass auch der Ausblick bestimmt. Ja. Also Sie haben ja sonst nicht so den besten. Also wenn das Sie dann vielleicht, oder wenn Sie einfach nur die Piste runterrollen, ist bestimmt auch. Nee, das auch, ist alles okay. Das, danke. Bestimmt auch sehr. Das ist auch gut. Ja. Nein. Gut, Tim. Dann vielen Dank für deinen Anruf. Ich denke, die beiden. Danke. Gewinne sind ja auch bestimmt was für dich. Nee, die bleib sind einfach, ja sehr. Ja. Bleib einfach in der Leitung und. Wenn ich jetzt noch zum Psychologen durchgestellt eigentlich, finde ich eigentlich. Ganz gut. Wir machen, die Sendung ist jetzt tatsächlich vorbei. Kein Psychologen mehr. Ja, vielen Dank, Tim. Ja, gern. Dankeschön. Dass Sie da waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Das I tell you what you want, what you really, really want. I tell you what I want, what you really, really want. I wanna. Wollen wir kurz durchzählen, ob wir da sind? 1. 2. Das waren alle. 3. Huh. Ich würde sagen, wir fangen nochmal an. Ja, genau. Okay, lass hören. Ja, da wird es dann sehr hoch für die Ukulele. Habe ich ja eben schon gesagt, es geht dann sehr hoch. Da ist noch irgendwann die Möglichkeiten vor. Bye. Ich begrüße Sie ganz herzlich, meine Damen und Herren, zur heutigen Ausgabe des Podcast UFOs Mein Name ist Stefan Will und gegenüber von mir sitzt mein Kollege Florentin Titze. Guten Tag. Tietze, herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu das Podcast von der neuen Edition. Mensch, wir sind wieder da. Es hat ja ein bisschen gedauert, glaube ich, oder auch nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht. Es ist immer schwer, die hohen Töne zu moderieren. Das ist immer ein bisschen schwer. Ich fand ich sehr schön tatsächlich gerade deine, also man muss ja nicht alles immer so unsarkastisch stehen lassen. Das fand ich sehr schön gerade dein kleines Stück tatsächlich. Das habe ich mitgebracht auf dem Instrument Ukulele. Ein sehr unterschätztes, naja, eigentlich nicht. Es ist furchtbar nervig. Es ist auf allen Klassenfahrten verhasst. Diese Erfahrung habe ich gemacht. Es wird irgendwann mit Schulranzen nach einem geworfen, relativ schnell, nach 5 Minuten. Weil die Akkorde, die man darauf spielen kann, relativ begrenzt sind. Irgendwann ist es vorbei. Aber sonst ist es ein sehr schönes Instrument, die Ukulele. Heute, herzlich willkommen, liebe Leute, zum Thema Freizeitparks. Freizeitparks. Was gefällt euch an Freizeitparks besonders? Was gefällt unserer Freizeitparks? Ich dachte jetzt. Das ist unser Thema der heutigen Sendung. Freizeitparks. Das habe ich jetzt vorbereitet. Okay. Ah, shit. Kannst du deine fünf Anekdoten, die du zu Freizweigparts vorbereitet hast? Also ich habe jetzt zu Freizweigparts, ich war letztens im Wald unterwegs und da gibt's ja Zweige, du, boah. Ey, das ist ja echt krass, wenn du nicht so oft im Wald unterwegs bist, ich bin ja nur einmal in der Woche im Wald, ey, was da für Zweige rumliegen, das ist echt schon krass, weil du denkst dir, ich kenne eigentlich, ich habe alles gesehen. Aber dann gehst du nochmal und dann denkst du dir, alter Vater, ey, das sind schon echt Zweigparts dabei. Und das ist krass. Können jetzt eigentlich diese Zweige, die quasi wie ein Y geformt sind, kann man damit, das frage ich dich jetzt als erfahrenen Waldmenschen, kann man damit Wasser finden? Das ist ja dieses Mythe. Ja, tatsächlich. Ja, das ist so. Weil das ist ja durch die Molekularstruktur 2H und 1O. Ja. Ist ja, hast du auch diese Dreieckfunktion, die natürlich durch diesen Zweig ideal eingefangen wird. Und die logische Schlussfolgerung ist natürlich, dass das den irgendwie ausschlägt. Und dass du dich natürlich auch immer fragen kann, wie hat der erste Mensch der Welt, der das gemacht hat, warum hat man ihm das geglaubt? Was war das für ein Typ, der gesagt hat, Kinder, pass mal auf, ich habe hier diesen Stock, ne, kennt jeder von euch, hat jeder schon 100 Millionen Mal in der Hand gehabt, auch so rum wahrscheinlich, weil ihr crazy Freaks seid. Ich habe jetzt damit Wasser gefunden, dass man nicht sehen kann, dass unter der Erde ist. So, das ist jetzt gerade passiert. Und dann ist natürlich die Frage, was war das für ein Typ, dass die Leute gesagt haben. Moment, ich kenne mich nicht damit aus, aber ich glaube, Grundwasser ist ja generell in unseren Gefilden eigentlich überall, oder? Grundwasser ist erstmal überall. So, wenn man quasi irgendwo stehen bleibt mit dieser Wünschelrute und sagt, gut, hier drunter ist Wasser, wir graben mal danach. Wir graben mal noch einen zweiten Tag danach, wenn man Pech hat. Und dann hat man plötzlich, kommt man irgendwann auf Wasser und die feiern den als Gott. Kann man ja sagen. Ja. Und dann Jackpot natürlich. Sag mal, die glauben dem alles. Was ich mich gefragt habe, es gibt ja immer so diesen Gedankengang, so dem zeige ich's. Ja. Ne? So irgendwie, wenn dir jemand irgendwas antut und du sagst, boah, jetzt aber, dem zeige ich's. Meine Frage, wurde es dir schon mal gezeigt? Also gab's schon mal jemanden, der es dir gezeigt hat? Das ist eine sehr gute Frage jetzt. Weil die Seite beachtet man ja oft nicht irgendwie. Also man denkt zum Beispiel, keine Ahnung, die Ex-Freundin ist mit jemand anderem zusammen. Ja, und dann sagt man, okay, der zeige ich's jetzt. Und man wird dann total erfolgreich. Und dann hängen überall Plakate von einem in der Stadt. Und man denkt sich dann, oh, die Ex-Freundin läuft dann an den Plakaten vorbei und denkt sich jedes Mal, ah, jetzt, scheiße, Mensch, jetzt wurde es mir aber gezeigt, Mensch. Das war jetzt echt verrückt. Oder dann ist ja immer der andere Gedankengang, ist das gar nicht so. Und sitzt die Ex-Freundin zu Hause rum und lebt ihr Leben und denkt überhaupt nicht mehr dran nach, ob es ihr gezeigt werden könnte, ja oder nein. Ah, du falsifizierst also gerade. Du sagst, also diese Theorie stimmt deiner Meinung nach nur, oder du überprüfst die Theorie, indem du versuchst, die zu widerlegen, indem du guckst, wie ist es dir schon mal ergangen? Genau, was kommt auf der anderen Seite? Wenn einer, den du befragst, jemals sagt, nee, mir hat es noch nie jemand gezeigt, ist es sehr wahrscheinlich, dass man es niemandem zeigen kann. Willst du das sagen? Genau, und dass man auch von einer eigenen Position aus aktiv nicht versuchen sollte, es jemandem zu zeigen. Ich glaube sehr wohl, dass man es jemandem zeigen kann, aber ich glaube nicht, dass wenn jemand sagt, mir wurde es noch nie gezeigt, dann hast du vielleicht einfach nur einen saucoolen Typen getroffen. Und das heißt nicht unbedingt. Ja, ich habe heute echt überlegt, ob es mir schon mal gezeigt wurde. Aber wahrscheinlich schon. Vielleicht verdrängt man das auch. Von vielleicht Eltern wird einem wahnsinnig oft gezeigt. Aber nicht mit diesem Willen, ich zeig's dir jetzt mal, sondern hey, ich zeig dir mal was. Zum Beispiel da oben, das ist eine Wolke. Also immer noch ganz klein. Jetzt ist so ein Typ, es gibt ja so Segways, aber dann die nach dem Prinzip funktionieren, dass man sich in die Richtung lehnt, in die man fahren will. Und die gibt's jetzt auch, aber nur mit einem Rad. Dass sehr man gut, so auf ja, einem Rad die steht, ich auch, die hab ich gesehen. So ein Koffer. So gut. Und da ist letztens jemand an mir vorbeigefahren und ich habe mich für kurzen Moment gefragt, hat der es mir gerade gezeigt? Weil der sah schon so aus, als würde er es mir zeigen. Ich glaube, ich habe die Befürchtung, alle Segway-Fahrer sind gedemütigt worden und stellen sich dann auf Segway, um den Leuten es zu zeigen. Das sind von der Gesellschaft ausgestoßene Menschen, die sich dann profilieren wollen und das der Welt zeigen wollen, indem sie sich auf Segway stellen. Das sind genau. Ich glaube, da wurde eine Menge gezeigt durch diese Segway. Genau wie Leute, die einen Sylt-Aufkleber auf dem Auto haben, die in dem Sinne es einfach nur der Welt zeigen wollen. Ja. Wir waren schon mal auf fucking Sylt. Was finde ich damals, also wäre es eine Leistung gewesen, da musste man nach Sylt schwimmen oder man musste mit einem Floß die Nordsee überqueren. Aha. Nach Sylt. Das heißt, du, Stefan Titze, stellst die Theorie auf, dass heutzutage die Dinge so einfach sind, dass es gar nicht mehr möglich ist, irgendwas zu erreichen, was wirklich, womit man jemandem es wirklich zeigen könnte. Auch wenn du heute sagst, hey, ich habe es geschafft, in eine 1000 Kilometer entfernte Stadt zu kommen. Dann hat die Leute vor 100 Jahren gesagt, boah, uiuiui, Mensch, puh, da lag jetzt aber eine Menge Zeigen in der Luft. Ja. Heutzutage eher nicht. Nee, genau. Oder? Also was ist das deine Aussage? Nee, es ist, meine Aussage ist so, man kann es Leuten relativ schnell zeigen, mit dem Segway zum Beispiel, aber es ist sehr einfach. Und deswegen muss man dann einfach mal so dran gehen, wenn man einen Segway-Fahrer sieht, darf man nicht mit der Attitüde dran gehen, oh, der hat es mir gerade gezeigt, sondern okay, das könnte ich auch. Aber dann wird spannend. Was kann man nicht? Deswegen finde ich zum Beispiel Physiker, die sich sehr lange in ein Thema hineingedacht haben und mir dann Wissen vermitteln, wo ich drüber staune, die haben es mir gezeigt. Oder Leute, die sich wahnsinnig, die Pyramiden gebaut haben damals, die haben es mir gezeigt. So Leute, die sehr viel Arbeit in was gesteckt haben und sehr viel, was man so nicht einfach machen könnte aus dem Stegreif. Das stimmt schon. Oder die diese Motivation nicht aufbringen würde. Die haben es einem gezeigt. Ich habe letztens auch mal festgestellt, also man analysiert sich ja manchmal so selbst, so wo ist man schon weit, wo kann man noch Dinge nachholen? Und ich habe für mich festgestellt, ich lasse mich zu oft lumpen. Tatsächlich. Und das will ich irgendwie an mir ändern. Magst du mal kurz die Redewendung für unsere Leute aus der Eifel erklären? Nee, ich will mich einfach nicht so oft lumpen lassen. Du möchtest die Redewendung nicht anders in den Raum stellen. Okay, du kennst die Redewendung nicht? Ich kenne die Redewendung. Also, ich bin mir sicher, dass ich die Redewendung kenne. Aber nur für unsere Hörer aus Bereichen Deutschlands, wo man das nicht sagt, sich lumpen lassen. Warum gehst du automatisch davon aus, dass es nicht jeder kennt? Das kennt, glaube ich, nicht jeder. Nein, das kennt nicht jeder. Warum musst du die Feedline sofort schon in Stücke reißen, bevor sich der Gag überhaupt entwickeln konnte? Stefan, so funktioniert das nicht. So funktioniert das nicht. Wir können nicht auf dem Humorkongress antanzen und hier sagen, wir sind die großen Humorchecker, wenn wir uns einfach selbst regelmäßig komplett verhauen. Es geht nicht. So funktioniert das einfach nicht. Ich weiß nicht, wo du hin willst. Wo willst du hin? Führe mich. Nimm mich an der Hand. Nach Hause. Nimm mich einfach nach Hause. Nimm mich an der Hand und sag mir, wo du hin willst mit diesem Lumpen lassen. Du musst den Zuhörer an der Hand nehmen. Wir müssen zugänglicher werden. Wir sollten keine Sprichworte mehr benutzen. Es ist vor allem das Ding. Wir sollten niemand mehr an der Hand nehmen. Wir sollten vor allem keine Themen mehr machen, keine Themen, also die wir selber nicht in Worte fassen können, für eine Folge benutzen, weil es die nicht gibt zum Beispiel. Also sollten wir eigentlich immer mit einem Thema in die Folge gehen. Und das wäre heute zum Beispiel so eine Folge gewesen, wo man mit dem Thema hätte reingehen können. Ich präsentiere jetzt Ihnen das Podcast-UFO der Woche-Thema. Das Thema. Der erste Mensch. Nein! Wir machen der erste Mensch. Der erste Mensch ist gestorben. Aber da wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen. Lass sie los, fliegen. Damit wollte ich nochmal mit dir drüber sprechen. Und zwar vor der ganzen versammelten Mannschaft. Du bist der Meinung, der erste Mensch ist tot. Ich bin der Meinung überhaupt gar nicht, weil erstmal gibt es immer noch erste Menschen, die irgendwas gerade zum ersten Mal machen, was gegebenenfalls lustig ist. Dann finde ich es massiv beleidigend gegenüber unseren Hörern, die tolle Vorschläge gesendet haben. Und du der Meinung bist, dass nur weil Hörer mittlerweile schon Vorschläge machen, ist diese Rubrik tot. Das ist eine hörerfeindliche Ansicht, bin ich der Meinung. Und dann finde ich, auch in der Vergangenheit gibt es noch lustige Dinge, die man aufarbeiten könnte. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Ich bin nicht anders und hau einfach nur drauf und habe kein Beispiel da parat. Ich habe ein Beispiel parat. Früher, der erste Mensch, der einen Luftballon verschenkt hat. Er hat einen Luftballon verschenkt. Und zwar ist es einfach nur, wenn man mal überlegt, ein Plastikgebilde mit seinem Atem. Er hat einfach nur seinen Atem verschenkt. Das ist lustig, wenn man darüber nachdenkt. Entscheiden Sie selbst, sehr geehrte Damen und Herren, ob diese Rubrik tot ist oder nicht. Ich finde, manchmal muss man Rubriken auch einfach loslassen. Die müssen weiterziehen in die Welt. Bin ich auch der Meinung. Bin ich auch der Meinung. Und atmen. Aber ich finde, die hat so viel Potenzial. Wir können sie erstmal in der Ecke liegen lassen und atmen lassen. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung mit Lebensmitteln, wohin das führt. Ja. Du hast Bock heute, ne? Du hast so richtig Bock heute. Okay, Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst. Das ist gut. Das ist eine gute Voraussetzung, wenn man zu zweit redet. Wir fangen nochmal an. Nochmal von vorne. Fangen wir von vorne an. Okay. Okay, Entschuldigung. Fuck it. Fragmente. Wir fangen nochmal von vorne an. So, und hier hört die Ukulele auf. Zu den zwei Zeugen. Ich finde auch, wir herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu das Podcast-UFO. Herzlich willkommen, Unplugged. Die Unplugged-Version, wir haben heute keine Mikrofone, wir reden quasi direkt zu euch, als wären wir bei euch im Raum. Forget it, das war ein scheiß Gag zum Reinkommen. Wir starten einfach nochmal. Es wird auch immer besser. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu das Podcast UFO Unplugged. Hier direkt auf der Waldmeister-Krausel-Bühne in Bersel. Und bei uns zu Gast natürlich wie immer Stefan Titze. Titze, hallo, guten Abend, meine Damen und Herren. Und das Podcast UFO wäre nicht das, die Medien-Coup, wenn wir nebenan nicht noch einen Gast hätten, der wie immer dabei ist und lockerflockig durch die Themen führt. Sein Name ist Florentin Will. Hallo, vielen Dank. Ja, jetzt muss ich tatsächlich weiter moderieren. Das hat der Stefan Titze ganz gut eingewickelt. Das habe ich eingetitzelt. Eingetitzelt hat er das. Eingetitzelt hat er das. Ja, geht doch, ganz schön. Meine Herren, wir haben heute wieder eine packte Show für Sie. Das können Sie gar nicht glauben. Uns wird ganz warm, weil wir so viel Jacken anhaben und noch einen Rucksack aufgeschnallt. Du bist doch einer, der warm sagt. Das finde ich ja gut. Sendung nochmal so ein schön, nochmal die Gags reingestopft haben wir uns den Jutebeutel voll gemacht. Wieso, was sagst du denn statt warm? Nee, viele Leute sagen warm. Und warm macht das Wort halt so. Nein, das war ich jetzt gar nicht so gemeint. Im Sprachpedantischen. Überhaupt drin, gar ey, nicht. Du warst überhaupt gar nicht gemeint. Du bist so fucking unsympathisch geworden, seitdem du alles weißt einfach. Nein. Jeder Mensch redet und damit kannst du automatisch jedem schon mal direkt reingrätschen. Damit kannst du es jedem zeigen. Ja, ich habe auch gelernt, wie man atmet, wie man geht und alles, was Menschen so immer machen, kann Menschen korrigieren. Das ist das, was ich will. So. Aber ich finde, man sollte viel häufiger warm sagen. Ich finde, die Leute leben viel zu sehr in Extrem. Auch. Ich finde das war jetzt gar nicht. Ich will einen anderen Punkt. Ich find's toll. Ich will einen anderen Weg gehen als du. Lass mich mal los jetzt. Du klammerst dich immer mit deinem scheiß Sprachthema an mir fest. Lass mich mal los. Ich will jetzt hier rechts abbiegen. Ich will nämlich sagen, dass ich finde, dass die Leute viel zu sehr in Extremen denken. Sie sagen immer, boah, es ist heute so krass glühend heiß, ey. So heiß war es seit 10.000 Millionen Jahren nicht mehr. Nee, einfach mal realistisch sein und sagen, heute ist es warm. Es wird wahrscheinlich noch wärmer und dann tatsächlich am heißesten Tag des Jahres kann man sagen, heute ist es so mega fucking super heiß, ey, ich bin kurz davor zu fusionieren, Bitch. Das geht dann, ja? Aber nicht immer dieses, oh, du bist der unfreundlichste Mensch der Welt, oh, ich rufe die Polizei raus aus meinem Haus. Ja, immer dieses dramatische Extreme. Ja, das Extreme. Stimmt. Mir ist auch mal aufgefallen, ich bin auch selber so ein extremer Typ. Also ich sag allerdings zu jedem Ding, was ich gut finde, sage ich großartig. Wow, das Video, was du mir geschickt hast, ist großartig. Der Film ist großartig. Wo ich mir dann auch immer denke, du machst dir gerade selber das Leben schwer. Also wenn der Film jetzt großartig war, was ist denn da noch drüber? Was ist denn noch über großartig? Es gibt ja keine Steigerung mehr von großartig. Was ist denn da noch drüber? Nein. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen besseren Film sehe, ist wahrscheinlich da. Es ist sehr wahrscheinlich, dass ich einen besseren Film sehe. Aber der kann dann nicht besser sein, weil meine Wörter erschöpft sind. Was ist denn da los? Man muss sich auch mal genau denken, was Worte überhaupt bedeuten. Ja, fantastisch zum Beispiel. Bedeutet, es ist so gut, dass es überhaupt nicht mit der Realität zu vereinbaren ist. Sondern, dass es außerhalb des realitätstechnisch Denkbaren steht. Ja, das höre ich ständig. Oh, der Sex war fantastisch. Oh, du bist fantastisch. Oh, du bist der fantastischste Mensch der Welt. Ja, höre ich ständig. Und ich denke mir, Leute, kommt mal ein bisschen runter. Ja, es ist immer noch, ich bin immer noch ein realer Typ. Ich bin ein Mensch zum Anfassen. Ja, ich bin ein Typ, der auch mal ganz normal unterwegs ist, ja. Man muss nicht immer gleich nach den Sternen greifen. Einfach mal unten bleiben. Dein Minotaurus-Körper ist fantastisch. Das würde man sagen. Ja, das könnte man zum Beispiel sagen. Zu dir auch sagen. Das kann man. Also ist auch schon oft gehört. Boah, wie du bist hierher geflogen zum ersten Date mit ohne Hilfsmittel, das ist ja fantastisch. Mit deinen eigenen Flügeln? Wiederum. Das ist fantastisch. Ja, das ist ja himmlisch. Weißt du, da geben dann die Worte alle Sinn. Aber heutzutage ist es ja oft so, dass die Leute, die sind ja auch ungeduldig, ne? Die wollen ja nicht immer. Leute, wartet doch erstmal, was wir schon gehört haben, das ist der schlechteste Film aller Zeiten. Wartet doch mal ein paar Jährchen. Schaut euch doch mal ein paar Filme an. Da wird schon noch irgendwann der schlechteste Film aller Zeiten. Auch immer. Man ist ja ungeduldig. Auch immer man will ja mit 16 schon den besten und den schlechtesten Film der Welt gesehen haben. Aber auch immer dieses, ich habe die beste Mutter der Welt. Doch. Nein. Woher willst du das wissen? Hast du eigentlich nicht. Genau, es wie gibt viele sehr Mütter viele kennst Mütter. Du denn? Es gibt circa drei, sagen wir mal, 1 Milliarde Mütter auf der Welt. Naja, vielleicht ein bisschen weniger, aber die Wahrscheinlichkeit, dass deine Mutter davon die beste ist, sag mal 10.000. Ist unfassbar winzig. Ja. Ich glaube nicht. Ja. Ich glaube auch, meine Mutter ist nicht die beste der Welt. Das sind einfach so Extreme. Man sagt es einfach so leicht. Es kommt einfach so leicht auf über die Lippen immer. Was also, ich letztens gehört habe. Komm ein bisschen runter, Leute. Komm du auch mal ein bisschen runter. Letztens habe ich jemanden gehört, der gesagt hat, ich finde mich eigentlich ganz okay. Hast du eine Ahnung, wie viele Menschen es auf der Welt gibt, die ganz okay sind? Und du denkst, dass du zufälligerweise 1 zu 7 Milliarden einer davon bist? Ja, letztens hat jemand zu mir gesagt, ich hatte heute mein Tag war ganz in Ordnung, ja. Hört ihr euch eigentlich noch reden? Also, wo in welcher Welt lebt ihr denn? Was ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass genauso viele Menschen einen schlechteren und einen besseren Tag hatten wie du? Was ist denn die Wahrscheinlichkeit? So ein Schwachsinn. Leute. Neulich hat jemand gesagt, ich habe mir einen Tee gemacht. Hatte eigentlich einen völligen Schaden. Habt ihr eine Ahnung, was das für eine Wahrscheinlichkeit ist, dass im gleichen Moment kochendes Wasser und ein Teebeutel in eurer Tasse bei euch in der... Alter, da hört's mir auf. Ich kann echt mittlerweile mit Leuten nicht mehr reden, weil einfach so viele Leute so viel Schwachsinn reden. Das kommt mir einfach nicht ins Haus. Ich hab da... Nee. Hast du das auch das Problem, dass wenn du mit Leuten sprichst, du nicht mehr darauf achtest, was sie genau sagen, sondern wie du ihnen das, was sie gerade gesagt haben, um die Ohren hauen kannst? Ja. Wie ich ihnen am besten erklären kann, dass das, was sie gesagt haben, Schwachsinn ist. Also siehst du dich per se als was Besseres an? Ja. Heute ist ja so ein per se Tag. Ich werde das doch sehr oft sagen in der Folge. Also siehst du dich per se als was Besseres? Ey, mit Leuten, die nicht per se sind, mit denen rede ich gar nicht mehr. Ohne Scheiß. Mach ich nicht mehr. Ich habe mir gesagt, meine Zeit ist zu wertvoll, um mit nicht per se Leuten zu reden. Raus aus meinem Leben. Einfach mal sagen, ich verdiene Besseres. Nur weil Leute Menschen sind, muss man sich nicht automatisch mit ihnen abgeben. Aber da bin ich ganz anders als du. Mal raus damit. Beispiel, auch Leute, von denen ich weiß, dass ich sie nie wiedersehen werde, behandle ich gut. Einfach weil ich mir denke, du würdest es auch wollen so. Warum? Also ich würde es gerne können, wie du. Wie du es immer sagst, wie du es natürlich auch nicht machst, wie deine Comedy-Persona, deine am Schreibtisch ausgedachte Comedy-Persona sagt immer, du kannst zu jedem auch ein Arschloch sein. Stück für Stück zusammengeschraubte Comedy-Persona, da wackelt nichts, da ist keine Luft, da wackelt nichts. Zu Weihnachten lässt du dir mal ein Erweiterungspack schenken. So. Ja. Nee, aber ich kann das nicht. Ich bin auch zu Menschen freundlich, auch wenn ich manchmal lieber irgendwie draufhauen würde auf diese Menschen, um dann sagen zu können, nachher eine geile Geschichte zu erzählen zu haben. Aber kann ich nicht. Ich bin dann auch so boring nett zu denen und bestell denen auch immer dann noch guten Appetit. Ja, gleichfalls, sage ich auch bei Leuten, die gar nicht dann essen wollen, die mir was zu essen gegeben haben. Aber man ist ja manchmal, wie man es macht, man macht es ja nicht richtig. Ne? Man ist ja manchmal in Situationen gefangen, wo einfach beide... Man steht immer an der falschen Kasse. Man steht immer, zum Beispiel, letztens war ich auf einer Party, ja, dachte ich mir, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Moment, kurz. Das war schon für mich jetzt, da war schon Konflikt in diesem Satz. In meinem Gehirn hat sich oben so ein kleiner Das will ich natürlich nicht. So ein kleiner Fehler, so eine kleine rote Lampe ist angegangen. Das will ich natürlich nicht. Okay, deswegen wollen wir hier kurz mal unterbrechen. Du bist, habe ich gerade verstanden, auf eine Party gegangen. Aber das hast du bestimmt nicht gesagt. Was hast du gesagt? Ich war auf einer Party. Nicht, dass ich gegangen bin. Du warst auf einer Party, weil sie sich zufällig in deinem Raum gebildet hat. Korrekt? Wo ich bin, ist immer Party. Wie bist du auf diese Party gekommen? Das auch wenn ich alleine zusammen mit meinem Lieblingsmülleimer einen Döner esse. Ist doch die Frage, ist eine Definitionsfrage. Partytime! Ist eine Definitionsfrage. Ab wann ist eine Party? Ab wann ist eine Party eine Party? Egal, ob man schwitzt oder friert, Party ist, was in einem Kopf passiert. Sag ich zum Beispiel immer. Aber dann stehe ich da neben meinem Mülleimer, denke mir, was für eine geile Party. Und man hat ja, das ganze Leben ist ja wie ein Videospiel, ja. Man hat ja immer so zwei Auswahlmöglichkeiten, was man machen kann. Entweder du bist der Depp, der die ganze Party lang auf sein Handy schaut, oder du bist der Depp, der die ganze Party lang wirr in der Luft herumschaut und awkward Augenkontakt mit anderen Leuten oder hat. Oder du bist der Typ, der gerne auf sein Handy schauen würde, wenn es nicht zu Hause vergessen hättest, zum Beispiel. Was bin ja, ich ja die Schlimmste. Nicht. Wie oft hast du schon auf dein Akku auf dein Handy geschaut, ohne dass du Akku hattest? Nee, andere Frage. Wie oft hast du auf dein Handy geschaut, ohne eigentlich auf dein Handy zu schauen, sondern nur um Blickkontakt zu vermeiden oder cool aussehen zu wollen? Ich öffne auch sehr oft dann Apps, wo ich denke, du hättest hier eine Nachricht theoretisch haben können, tue so, als ob ich lesen würde, aber in Wirklichkeit ist keine Nachricht gekommen. Ja, das Beste ist ja immer, wenn jemand anders eine Nachricht bekommt, und ping, und dann man weiß nicht, ob man jetzt auf sein Handy schauen soll, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man selber eine bekommen hat, ist extrem gering, aber es könnte sein. Ein bisschen Hoffnung ist trotzdem noch in der Luft und man will ja auch nicht so unnahbar sein. Ne? Also ist auch peinlich, dann ist es cooler, jetzt lass uns mal ganz kurz cooles Report machen. Der Sommer kommt ja, deswegen müssen wir jetzt cool sein. Jetzt müssen wir uns echt mal zusammenreißen. Der Sommer ist fast da und wir sind auch nicht wirklich cool, Stefan. Deswegen müssen wir es mal mehr ranmachen. Ey, zieh mich damit nicht rein, diese komische angenommen, Höhle. Angenommen, du redest gerade mit einem Girl, ja, einem heißen Girl. Du bist gerade mitten im Sommerflirt, ja. Du bist am Baggersee, Sommerflirt ist im Gange. Alle dann haben Bambusröcke an, wir haben einen coolen Tequila Sunrise in der Hand. Dann kriegst du eine Nachricht auf dein Handy, ja. Es macht laut Ping, weil du hast es natürlich auf voller Lautstärke eingestellt, weil du nie Nachrichten bekommst. Ist es dann cooler, die Nachricht anzuschauen oder sie zu ignorieren? Einerseits sagst du, ich bin der Busy Guy, ich muss natürlich mich drum kümmern. Ja, AKA, oder, wenn du mir mal eine SMS schreibst, lese ich sie auch so vor. AKA, ich werde mich gut um dich kümmern. AKA, du bist mir viel wert. Oder man sagt, du bist mir so viel wert, dass ich das jetzt einfach mal links liegen lasse. AKA, oder, du bist mir so viel wert. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich eine Nachricht bekommen habe. Ja, ja, ja. Oder du bist mir so viel wert, dass ich dich beeindrucken will, indem ich dir zeige, dass ich auch noch andere Freunde habe, deswegen gehe ich ran. Man kann sich auch zurechtbiegen. Ja, das stimmt. Also du bist mir so viel wert, dass ich dir zeige, dass ich dich beeindrucken will mit meinen anderen Kontakten. Das kann man auch so sehen. Oder man macht einen geilen Spruch draus, irgendwie so, wow, es hat gerade gepinkt. Das war bestimmt dein Update, denn du bist ein Roboter, so perfekt, wie du aussiehst. Hörst du es nicht, wie es knistert zwischen uns? Ja. Wow. Aber guck, nee, aber das pinkt. Ist genau mein Problem. Gott das hat uns ein Zeichen, hat uns eine Nachricht geschickt. Das war wohl Amors Pfeil. So. Wichtig ist es, hör danach. Aber das ist genau das, weil ich kann mir genau vorstellen, wie Astrid danach zu Melanie geht, sich zusammen mit Steffi, Vanessa und Bianca bei einem Latte Frappuccino bei und Starbucks Karen. Trifft. Karen ist eine fucking Karen. Bitch. Boah, Karin, die fucking Bitch. Ey, die erzählt es dann wieder Katrin. Katrin erzählt Susanne. Und dann ist natürlich wieder all over Twitter, okay? Und die reden dann in Starbucks und sagen, ach, dieser Florentin. Oh, Mensch, da haben wir zusammen mit dir geredet, war ein super toller Sommerflirt. Und dann klingelt sein Handy und dann guckt er auch noch auf sein Handy. Ich glaube, es geht gar nicht. So, und du denkst dir eigentlich, dass du damit was Gutes tun wolltest und sie eigentlich beeindrucken wolltest. Du denkst, dass Frauen reden wie in den 80ern, glaube ich auch gerade. wie schwule Leute in den 80ern, ja. Wie schwule Leute in den 80ern. Ja, genau. Aber das ist ein Problem, dass man eigentlich es anders meinte, als es angekommen ist. Weil man kann ja alles ist ja immer aber glaubst gleichzeitig du mal ganz ehrlich, so und auch nicht so. Glaubst du, dass du dir gerade Gedanken machst für dich selber oder für Leute, die uns gerade hören? Weil glaubst du wirklich ernsthaft, dass jemand schon mal über dich geredet hat, also in so einem Klickenkreis? Wirklich so ernst das gemeint? Das ist ja die Frage. Ja, das ist ja genau die Frage. Man denkt ja ständig, dass alle über einen reden konstant, weil worüber sollen die sonst reden? Nächstes Thema. Also, wir haben wieder Kritik bekommen von Leuten, die in der U-Bahn auf mich zutreten und sagen, hier, ihr macht doch das Podcast-UFO. Und zwar hat mir gesagt, ein gewisser Ist nicht Herr, passiert. Ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Nein, ein gewisser schau. Sebastian hat mir gesagt, Zitat, reine seichte Unterhaltung ist einfach nicht mein Ding. Als Antwort auf die Frage, wie ihm das Podcast-UFO gefällt, sieht nicht so gut aus. Naja. Seichte Unterhaltung heißt ja für mich, dass man es nebenbei machen kann. Nebenbei zum Beispiel, neben dem Kochen, neben dem Knäckebrot essen. Mhm. Aber hat sich ja bereits herausgestellt, dass man das nicht kann. Neben dem Knäckebrot essen. Also würde ich sagen, wir haben es falsifiziert. Sag mal, wenn man eine Kirsche ist. Eine Ukulele ist man so ein Arschloch. Man kann immer, wenn man irgendwas gesagt hat, kann man es untermauern mit einem. Aber man kann sich auch gut rausspielen und, eigentlich. Und man kann, wenn der Gegner, ich bezeichne dich als Gegner, wenn der Partner des Podcasts einen schlechten Witz gemacht hat, kann man auch sowas machen. Man kann immer kommentieren wie ein Arschloch. Das ist gut. Du kannst dich aber auch in unguten Situationen einfach aus dem Raum spielen. Ich glaube, jeder hat Verständnis dafür, dass jemand den Raum verlässt, unangekündigt, wenn er sich dabei rausspielt. Und das war Stefan, der einfach geht. Ja. Das kann man sehr gut machen. Wollen wir mal ganz kurz unsere fünf Abnehmen-Tipps für den Sommer präsentieren? Denn die Bikini-Figur steht vor der Tür. Ihr habt vielleicht schon den einen oder anderen Tag am Baggersee hinter euch und euch gedacht, na ja gut, so oft wurde ich jetzt nicht angeschaut. Und da haben wir natürlich ein paar Tipps für euch, wie ihr das ändern könnt. Und zwar die Top 5, das Podcast-UFO-Abnehmen-Tipps. Wah, wah, wah, wah, wah. Boah, wenn du das jetzt mitspielen könntest, diese Tonfolge, probier's mal. Die Podcast-UFO-Fitness-Parade. Everywhere you look, everywhere you go. Thema Nummer 1, Tipp Nummer 5, auf Platz Nummer 5. Thema Nummer 1, Tipp Nummer 5. Mein liebster Abnehmtipp, mein fünftliebster, forget it, ist sich sehr viel versprechen. Das hält gesund, das macht einen glücklich, das strengt die Lachmuskulatur an und dadurch nimmt man ab. Dein Nummer 5. Auf mir, bei mir war fast 5. Kirschen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Kirschen anschaut, wie viel Kalorien die haben, dann muss man aber immer daran denken, dass bei den Kalorien der Kern noch nicht mit. Meine Nummer 4 ist. Und deswegen. Almased ist ein Abnehmmittel, was es tatsächlich gibt. Das war nicht so blöd. Und keine ironische Brechung hier an dieser Stelle, was vielleicht die ironische Brechung dieses Platzes ist. Platz Nummer 4! Chicken Wings. Weil, man liest sich jetzt durch. Okay, 480 Kalorien pro 100 Gramm. Wow, ganz schön viel. Was viele Leute aber vergessen. Bei den 100 Gramm ist der Knochen noch nicht mit eingerechnet. Idioten! Alle lassen es liegen, deswegen ist es ja so billig. Aber deswegen, da ist der ganze Knochen noch nicht rausgerechnet. Kann man durchaus sagen, hey, ich hole mir ein Kilo Chicken Wings, weil man isst ja nicht alles. Man isst ja nicht den Knochen und spart dadurch Kalorien. Mein Platz Nummer 3, ein ganzes Glas Erdnussbutter. Auf einmal. Weil... Es ist nämlich so, man denkt immer, boah, schmeckt das geil. Ich traue mich aber nicht, weil es so fett ist und weil es so dick macht. Und wenn man aber so ein ganzes Glas isst, also wenn man auch allein sich einen Toast damit schon macht, fühlt man sich dermaßen eklig, dass man eine Woche lang nichts mehr essen möchte. Habe ich hochgerechnet, wenn man das ganze Jahr nichts mehr essen möchte, muss man einfach ein Glas Erdnussbutter essen. Dann kommt man ein ganzes Jahr ohne Essen aus. Dein Nummer 2 oder 3. Das Nummer 3. Chicken Nuggets. Man liest sich das so durch, okay. Wow, 668 Kalorien pro 100 Gramm Chicken Nuggets. Ich habe mir den 4-Kilo-Beutel gekauft. Na, wie das morgen früh auf der Waage aussieht. Aber hier kommt der Tipp. Damit ist ja noch nicht mit eingerechnet. Die Energie, die man verbraucht, wenn man Chicken Nuggets kaut. Mein Platz Nummer 2. Wenn man sie kaut, mein Platz da Nummer denken zwei. Die Leute immer nicht dran. Das ist ja auch Energie, das ist ja Bewegung, das kostet ja Kalorien. Das haben die aber noch nicht abgezogen, die Idioten. Das steht ja auf der Packung ohne die Kalorien vom Kauen, die Idioten. Platz Nummer 1, Nummer 2. De este Bandidos. Mein Platz Nummer 2, das war Spanisch. Mein Platz Nummer 2 sind 2 Gläser Erdnussbutter. Wenn man ein Jahr mit einem auskommt, kommt man natürlich mit 2 Jahre mit 2 aus. Brilliant, yay! Dein Platz Nummer 2. Platz Nummer 2, Coca-Cola. Na, also man guckt ja oft irgendwie auf die Coca-Cola-Flasche und denkt sich, boah, 53 Kalorien pro 100 Milliliter. Mensch, das ist eine ganze Menge Kalorien. Ich will eigentlich Kalorien sparen. Aber, Leute, denk doch mal nach, sei doch nicht immer so doof. Wenn ihr ganz viel Cola trinkt, dann müsst ihr auch aufs Klo gehen. Und dann geht ihr ja von eurem Computer ins Badezimmer und verbrennt Kalorien. Hallo, die sind so dumm, die schreiben das noch nicht mal auf die Flasche. Mein Platz Nummer 2. Sich selber erschießen. Dann hat man auch keine Probleme mehr mit dem Gewicht. Das war's von mir. Du hast noch Nummer 1 und dann sind wir auch schon raus mit der Rubrik. Platz Nummer 1. Treibt Sport. Ganz im Ernst, Leute. Treibt Sport. Das ist ernsthaft. Also bei vielen von euch ist es auch wirklich schon der Spaß vorbei. Also es geht nicht nur um die Ästhetik, es geht auch ein bisschen um die gesundheitliche. Und wirklich, wenn ich mal die paar von euch sehe, ihr seid wirklich fett geworden. Oh, ihr seid wirklich so fett geworden, Leute, in letzter Zeit. Schaut euch mal an, ey. Guckt euch echt. Das stimmt. Dieser Beitrag wurde gesponsert vom Gesundheitsministerium NRW. Glaubst du nicht, dass Abnehmen auch so eine Sache ist, wo man in 100 Jahren zurückguckt und sich einfach denkt, Alter, die armen Schweine, ey. Irgendwie einfach mal so ein Step-Aerobic-Kurs-Video sich anzuschauen, wo in der Zukunft man ja offensichtlich einfach nur eine Tablette nimmt, die einfach dafür sorgt, dass man Fett verbrennt. Dass man irgendwie dann, was weiß ich, irgendwie kein Fett mehr abbaut und dass das ganze Fett halt ausgeschieden wird. Ich habe diese große Hoffnung. Weil man einfach das einfach zack umgeht. Es ist ja, das ist ja einfach nur ein physikalischer, chemischer Prozess. Ich habe ja die ganz, ganz große Hoffnung, dass irgendwann diese Mittel, die man auf Shopping-Kanälen immer sieht, zum Beispiel dieses Band, wo man sich drauflegt und dann wackelt das ganz doll und man sagt, durch diese Wackelenergie verbrennt man Fett, dass diese lustigen Methoden, die ja offensichtlich nicht funktionieren, sich später mal irgendwann als wissenschaftlich bombastisch rausstellen, die wirklich und das irgendwann mal so die große futuristische Möglichkeit ist, Fett zu verbrennen und alle sich immer auf diese Wackeldinger setzen würden. So, allein, dass man so einen optischen Gag hat schon im Alltag. So, ja, und dass sich plötzlich in jedem Tagesablauf von jedem Menschen plötzlich so eine Stunde lang auf diesem Wackelding eingliedert. Das wäre doch super geil. Das ist eine große Hoffnung für die Zukunft. Ich meine, das ist doch wirklich als Inside-Joke einfach gestartet, oder wo sich immer gedacht hat, okay, die Leute denken wahrscheinlich, wenn ich unglaublich bescheuert aussehe, das ist so ein Placebo-Effekt, wo ja auch Dinge, die sehr wehtun oder sehr viel Aufwand sind, einen großen Effekt haben, ist wahrscheinlich genau das Gleiche bei Abnehmmethoden. Je beschissener man dabei aussieht, desto mehr denken die Leute, es hätte tatsächlich einen Effekt. Ja. Und was sieht dümmer aus, als wenn man einfach ein fetter Typ einfach geschüttelt wird? Einfach in welcher Situation sieht man als fetter Mensch möglichst dumm aus, wenn man geschüttelt wird? Und genau das machen wir jetzt, ihr Fettis, ja? Wir fucking schütteln euch. Und maximale ja, Demütigung. Und dann finde ich auch großartig, wenn in der Sendung danach, es gibt ja immer so verschiedene Sendungen, die ein Produkt verkaufen, und in der Sendung danach wird dann einfach so ein Ganzkörpersuit verkauft, so eine Ganzkörper-Leggings, die einen zusammenfercht, die einfach die ganze Fett in die Traummaße zusammendrückt, die einfach sagen, die erste Sendung, gut, wir versuchen noch lustig mit diesem Problem umzugehen und es vielleicht zu verhindern, sagen wir. Und die Sendung danach hat schon komplett mit diesem Prozess abgeschlossen, das jemals loszuwerden. Und einfach nur noch, ja gut, wir versuchen es noch irgendwie zu kaschieren. Wir haben keine Chance, es loszuwerden. Wir aber stell dir mal wirklich vor, du trägst so ein Teil und jemand bemerkt, dass du so ein Teil trägst. Sag mal, Udo, Mensch, du siehst da echt richtig gut aus. Ja, ja, ja, ich habe ein bisschen abgenommen jetzt in der Zeit. Echt, okay, cool, so schnell abgenommen. Wow, interessant. Irgendwie, oh Mensch, ganz schön warm, ich ziehe meine Jacke aus. Trägst du ein Korsett eigentlich? Nee? Nee? Ja. Natürlich nicht. Vor allem, das ist total unpraktikabel. Ja. Zum Beispiel, man ist in der Wüste gefangen. So, was macht man dann? Du kannst nicht gut aussehen und überleben. Mit diesem Ding zum Beispiel. Ja, das stimmt. Das ist ein Riesenproblem tatsächlich. Das ist voll das Problem. Da wird auch irgendwann das Gesundheitsministerium. Ja, vor allem, ich meine, warum willst du gut aussehen? Du willst gut beim anderen Geschlecht ankommen. Warum? Weil du Sex haben willst. Um Sex zu haben, musst du dich ausziehen. Das heißt, Dinge, die dich gut aussehen lassen, wenn eigentlich ist es ideal. Das denke ich mir nicht immer bei zum Beispiel bei Männern, die wahnsinnig gut aussehen und irgendwie ein Sixpack haben und muskulös sind, wo ich mir denke, in dem Moment, in dem die Frau dein Sixpack sieht, hast du ja eigentlich schon gewonnen. Ja, das stimmt. Das ist ja völlig unnötig. Ja, das stimmt. Weil wenn sie dir mal das T-Shirt auszieht, dann bist du ja eigentlich schon am Ziel. Also was ist das für eine Deswegen Strategie? Tut einem Frauen ja auch so leid, weil sie ja am Ende kommt es ja nur auf den Penis an. Aber das ist das Letzte, was sie sehen. Da ist es schon völlig zu spät. Wenn sie das sehen, ist es schon viel zu spät. Dann sind sie ja schon in einer Position, wo ein Zurückrudern sehr peinlich ist. Deswegen mein Tipp an alle Hausfrauen, warum auch immer, an Hausfrauen, mein Tipp ist einfach das Licht ausmachen. Aber ist man dann nicht du bist ja ein netter Typ, ne? Naja. Ist man dann nicht als moralisch gefestigter Mann in der Verpflichtung, dieser Enttäuschung vorauszugreifen? Habe ich seit Jahren, versuche ich deshalb mit offenem Penis durch die Fußgängerzone zu laufen, um den Frauen zu zeigen, ihr wisst jetzt sofort, auf was ihr euch einlasst. Ja. Aber die Justiz hat was dagegen. Die Justiz ist gegen Ehrlichkeit, das ist mir schon häufiger aufgefallen. Ja, aber einfach, wenn man so flirtet irgendwie und es läuft gut, dann einfach zu sagen so, hey, hands off, bevor du weitermachst, wahrscheinlich wird dich mein Penis enttäuschen. Ich will es nur jetzt gesagt haben, dass am Ende nicht wieder Das Geheule groß ist, dass sich da wieder die Tränen kullern. Dass die Nachbarn schon wieder ankommen. Mensch, gestern hat schon wieder eine Frau bei Ihnen geweint. Was ist denn da bei Ihnen eigentlich los in der Wohnung, in dem Erdgeschosswohnung da bei Ihnen zu Hause? Ich glaube, das ist tatsächlich ein 1:1 Louis C.K. Gag tatsächlich. Glaube ich ehrlich. Dass er Angst, dass er Mitleid hat. Also jetzt am Ende. Wir haben letzte Mal gesagt, wir sagen das nicht. Wir wollen das nicht. Ja, klar, es ist 1:1. Ich habe 1:1 das Standardprogramm wortwörtlich habe ich mir mitgeschrieben, ins Deutsche übersetzt und gerade wiedergegeben, ins Deutschen. Und wir hatten gesagt, wir wollen das nicht mehr angeben, wenn wir irgendwas klauen. Weil es ja eh alles nicht mehr irgendwie neu ist, neuerdings. Ja, obwohl es eigentlich bei Frauen auch nicht anders ist eigentlich, oder? Aber man ist halt als Mann einfach nicht wählerisch, was das angeht, oder? Hat schon jemals jemand gesagt, nee, ist mir zu klein oder zu groß? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir bewegen uns auch auf Gefilde gerade, wo wir vielleicht uns nicht so zu Hause nicht sind. Nicht so gut auskennen, ja. Lass uns mal was Peinliches machen, damit wir uns wieder zu Hause fühlen, einfach mal. Ich bin ja wieder schlechter für Ukulele. Ich finde, wir sind gerade, was Peinlichkeit angeht, eigentlich ganz gut zu Hause. Falls ihr da Erfahrungen gemacht habt, liebe Männer und Damen zu Hause, einfach mal in die Kommentare schreiben. Lasst es uns hören. Komm, wir machen mal kurz einen Vorausblick. Und zwar, nächste Woche bin ich im Urlaub. Das heißt, da gibt's keine Sendung. Oh. Und du weißt noch gar nicht davon. Sturmfrei. Und danach die Woche haben wir eine ganz spezielle Überraschung für euch, die wir noch nicht verraten wollen, oder? Ah, okay, jetzt weiß ich, wovon du redest. Ach, nee. Lass die Leute mal lurch ein bisschen zappeln. Lass die Lurche mal ruhig ein bisschen leichen. Wir haben wirklich was Tolles für euch bereit. Wir sagen jetzt allerdings noch nicht, was es ist, weil ansonsten denkt ihr, habt ihr zu hohe Erwartungen und dann zack, ist die Hose offen. Und dann heißt wieder, ach, ich sag nur so viel. Thomas Gottschalk. Ist eher so ein 480p-Ding. Schlechte Auflösung. Jetzt würde ich mal fragen, wieso hat Bruce Willis, als der kleine Junge zu ihm gesagt hat, ich kann tote Menschen sehen, so geschockt reagiert? Also ohne den Film zu kennen, würde man das ja auch nicht so verstehen, wie er es verstanden hat. Weil man kann tote Menschen halt sehen. Ist ja nicht so, dass sie verschwinden. Ist ja nicht so, dass sie einfach weg sind, vom Erdboden verschluckt werden und man sie nicht mehr sieht. Man sieht tote Menschen. Wenn also jemand zu dir sagt, ich kann tote Menschen sehen, wäre die richtige Reaktion, ja, das kann jeder. Das wäre die richtige Reaktion. Oder dass du zum Beispiel bei einer Beerdigung sagst, ich sehe tote Menschen. Und man dann sagt so, wow, no shit. Ja, genau. Das wäre quasi, wir hätten das quasi weitergedacht jetzt. Also es gibt wahrscheinlich noch mehrere Filmszenen. Ein bisschen gefreestyle, Vielleicht ist das eine neue Rubrik. Filme, Dinge, die man nur aus Filmen kennt und die deshalb lustig sind, weil sie eigentlich hätten anders verstanden. Ist eine sehr komplizierte Rubrik mit einem sehr langen Namen. Das ist ja heute eine Express-Spezialfolge. Das heißt, sie ist genauso lang wie eine richtige Folge. Nee. Also, das war mal wieder eine, das Podcast-UFO-Express-Folge. Das Podcast-UFO-Pocket, möchte man sagen. Ich hoffe, ihr hattet 14 Minuten lang guten Spaß. Vielleicht haben wir die Woche noch eine zweite Folge raus. Müssen wir machen, weil ich nächste Woche im Urlaub bin. Wie gesagt, da bin ich eben selbst. Wo fährst du denn hin im Urlaub eigentlich? Selbstfindungstrip durch die Tropen Ruandas. Ich komme mit einer großen Packung Gags nach Hause und vielen Krankheiten, gegen die ich nicht geimpft bin. Das ist so der Plan. In diesem Sinne, das war's von uns. Das Podcast UFO hebt ab. Oder hör ich schon die Musik. Und kommt lustig wieder. Ich kann dabei nicht reden. Du musst abmoderieren. Das war's mal wieder von Das Podcast UFO. Folgt uns auf Twitter, auf Facebook und es läuft immer noch das Gagtakulum, ne? Nur um das mal auch mal am Laufen zu halten. Bis dahin, es kam noch nicht so viele Einsendungen, da geht noch mehr, Leute. Macht's gut. Ciao, wie immer. Tschüss. Macht's gut.